Okay, macht zwar nicht so viel Lautflop, aber. Dengel, nein. Omatasat. Warte ich nochmal. Omatasat. Omatasat. Omatasat. Willkommen bei Humoralpathologie, dem Brocast. Before Hawcast. Genau, Before Hawcast. Mit den bekannten Podcastern der deutschen Podcast-Szene. Roger und Tim. Tim. Ja. Und Henrik. Ja. Und wir sind wieder sehr froh, dass ihr heute eingeschaltet habt, liebe Hörer. Wie immer sind wir gesponsert von Audible. Gebt ein bei audible.com/humoralpathologie und hört euch ein Hörbuch an, das ihr dann umsonst vielleicht bekommt. Vielleicht auch nicht. Zum Beispiel gibt es bei Audible Healing Mantras von Diverse. Healing Mantras sind gesungene, sich wiederholende Gebetsformeln, mit denen die höchste feinstoffliche Ebene, der Ursprung aller Krankheiten, erreicht wird. Um die Mantras so traditionell wie möglich zu vermitteln, wurde die Stimme einfach und klar gehalten. Asiatische Instrumente wie Erhu, tibetanische Klangschalen, Sitar, Tampura oder Tablas wurden nur zart zur Untermalung eingebracht. Hä? Also, wir haben nicht so viele Musik im Hintergrund gemacht, weil das wäre teuer. Oder von Henning einen Tipp. Die Engel der Liebe, himmlische Hilfe für ihr Liebesleben von Doreen Virtue. Wie man mit Hilfe der Engel die große Liebe findet. Doreen Virtues Meditationen erschließen den Rat und den Schutz der himmlischen Helfer bei der Partnersuche und weisen den Weg zu einem neuen Lebensglück. Das klingt gut. Also natürlich sind wir nicht von Audible gesponsert, aber... Schade eigentlich. Es wäre aber schön. Aber wenn wir es wären, dann würden wir immer so eine schöne Ansage machen, wie in jedem zweiten bescheuerten Podcast auch. Ja, wir sind nämlich, wir werden ja bezahlt vom Staat. Kriegen ja GEZ. Stimmt. Darum sind wir unabhängig. Stütze satt. Eigentlich werden wir ja bezahlt von lovefilm.com. Ich habe einen Code für die lieben Hörer, die vielleicht 60 Tage kostenlos Lovefilm benutzen möchten. Der ist auch mehrfach einsetzbar. Das ist WKF7NK8AK. Jetzt neu bei Lovefilm im Streaming. Video on Demand. BMX-Bande. BMX-Bande ist jetzt endlich bei Lovefilm. Den habe ich gestern Abend gesehen. Das ist ein hervorragender Film. Also okay. wenn ihr euch nichts sagt, der heißt eigentlich BMX Bandits. Und das ist ein australischer Film. Der von 1983 mit Nicole Kidman in vielleicht ihrer ersten Rolle. Als Fahrrad, nee, als BMX. Das sind keine Fahrräder. Das ist auch eine gute Szene, wo ein Kind sagt BMX und dann wird es weggeschnitten, dann wieder zu dem Kind hingeschnitten und es sagt wow. Und er fängt erst noch an und hat so eine Art von Story oder tut so und dann ist es aber nach der ersten halben Stunde eigentlich nur eine große, große Verfolgungsjagd. Also so ähnlich eigentlich wie The Warriors, nur mit BMX und als Kinderfilm. Und der ist sehr schön im 80er-Jahre-Stil gehalten und ich kann ihn nur jedem ans Herz legen, weil der hat noch alle Werte und Normen der 80er inbegriffen, dass dicke Kinder gehänselt werden und man ist nur mit denen befreundet, weil die reich sind, aber eigentlich sind die nur dafür da, dass man denen ihr Eis klaut, indem man mit einem BMX vorbeifährt und es denen aus der Hand reißt. Und solche Späße. Du bist doch Experte über Videospiele, ne? Ja. Ich habe heute in den Nachrichten gesehen, einen Experten, der gesagt hat, in Videospielen sei auch eins der großen Themen Mobbing. Mhm. Ist das so korrekt? Gibt es viele Spiele, in denen es darum geht, andere zu mobben? Also ich kann nur sagen, wenn es ein Spiel gäbe von BMX-Bande, dann geht es auf jeden Fall darum, andere zu mobben. Die Geschichte ist auf jeden Fall so, dass ich komme gleich nochmal auf die Videospiele zurück, dass die Klauen Bankräubern zufällig, aus Versehen, ihre Walkie-Talkies und die brauchen die unbedingt zurück und deswegen werden die den ganzen Film von diesen Bankräubern verfolgt. Und die haben die Walkie-Talkies geklaut, um sie weiterzuverkaufen, um sich davon neue BMXs zu kaufen. Aber das ist wirklich sehr gut. Ich kann dir nur empfehlen, das ist ein sehr unterhaltsamer Film. Ich hatte auch ein BMX-Rad. Du warst halt der einzige Coole. Ich weiß, ich habe immer nur vom Weiten auf die geguckt. Und das sieht aber, BMX sehen auch so blöd aus. Wenn man mit BMX ganz schnell fährt, man sieht so doof aus, weil die so klein sind einfach. Die sind so mini und das ist nicht das Ding, womit man viel so rennen fährt. Aber das ist halt einfach nur ein Fahrrad. Ein kleines dicken Reifen und klein. Aber die machen schon coole Tricks und coole Stunts damit. Ja. Und die haben halt meist diese dicke Schaumstoff um Lenker rum oder so. Genau. Die sind sehr coole Biker. Ja, Mobbing in Videospielen, also mir fällt aus dem oberen Teil meines Kopfes nicht sofort etwas ein, was ein Mobbing-Videospiel. Ach, stimmt. Ich meine, Canis Canem Edis. Stimmt. Der Titel, warum es nicht beliebt war in Europa. Stimmt, das ist ein sehr gutes Spiel. Das kann ich empfehlen an alle Leute ab 16, die uns hören. Ja. Von Rockstar Game, eine sehr kontroverse Firma. Bekannt von Ping Pong. Ja, von Rockstar Table Tennis. Ja. Und ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Uncommon Taste, aber ich finde die Spiele von Rockstar ziemlich gut. Ja, also ich muss sagen, ich bin ja eher der Konsolenspieler und ich finde die auch ziemlich gut. Das nennt man einen Shoutout, aber ein Backhanded Compliment. Nee, es war zumindest als Hintergrundgeschichte, muss ich erzählen, dass heute hier im Institut war kein Strom und deshalb war ich zu Hause und habe Fern gesehen und habe ganz viele Nachrichtensendungen so im Laufe des Tages gesehen und musste mich viel aufregen über Experten, die da gesprochen haben. Mhm. Das ging halt um das Massaker und da war wieder ein Experte, der gesagt hat, der hätte auch Killerspiele gespielt. Mhm. Was, der Pfeiffer? Der... Oder wer hat es gesagt? Nee, es war auf CNN, war okay. So ein amerikanischer Experte. Hm. Und hat es dann erzählt, dass es in Videospielen ja auch oft um Mobbing geht. Hm. Und, ja, dunkle Schatten zum Beispiel. Ja, vielleicht auch dann auf übertragener Ebene, dass wenn man in so gemeinsam, also Multiplayer spielt und sich dann gegenseitig mobbt, indem man immer so gegen sich gegen einen verschanzt das vielleicht, aber also wenn man das nicht mag, dann sollte man vielleicht nicht spielen. Seine These war, dass das Mobbing salonfähig geworden ist durch Videospiele und Filme. Und denn ich kenne auch, mir fällt gerade auch kein Film ein, in dem die Leute, die anderen Kinder mobben, die am Ende gut wegkommen. BMX. Oder BMX Bandits, ja, auf jeden Fall. Aber ich habe mich heute wieder gefreut, dass ganz viele Leute sich hinstellen durften und was behaupten und das wird einfach unkommentiert standgelassen. Ja. Aber die große News haben die ja gar nicht gebracht. Und Henning, die Hörer vielleicht wundern die sich, ja, wir wundern uns nicht, weil wir das ja wissen, aber wir sind heute nur zu dritt, weil Becker hatte keine Lust und Henning ist nicht da, der ist in Kanada und der lebt aber gefährlich, weil es ist ja der große Maple Syrup Heist gewesen. Genau. Und es sind über 3 Millionen Liter Ahornsirup entwendet worden. Von der Strategic Maple Syrup Reserve. Ja, nee, von der Reserve, weil die Reserve ist ja, das sind ja 13 Millionen Liter, die immer in Lagerhäusern eingelagert haben, um den Maple Syrup Price irgendwie konstant zu halten. Und es wird ja 70% oder so davon wird ja in Kanada auch produziert vom weltweiten Maple Syrup Output. Ja. Und wir müssen nochmal betonen, dass es nichts ist, was wir uns ausgedacht haben. Es gibt wirklich eine Global Strategic Maple Syrup Reserve. Ja, das fand ich auch sehr, sehr einleuchtend und interessant. Mhm. Aber das Problem ist, Henning, wenn du uns hörst, pass auf, geh nicht vor die Tür, weil wir haben 3 Leute bekommen, aber 5 sind noch auf freien Fuß. Ja. Und die könnten jederzeit da reinkommen. Genau. Und die ganze Familie McKinley alles wegessen. Als Geisel nehmen, ja. Ja. Ich hoffe auf jeden Fall, es geht ihm gut und wir wollen auf jeden Fall nach Kanada sagen, dass wir in Gedanken bei dir sind. Ja, bei dir in diesen schweren Tagen. Ja. Ich glaube, wenn auf irgendwas die Todesstrafe in Kanada steht, ist es wahrscheinlich Maple Syrup Diebstahl im großen Stil. Ja, genau. Wie haben die den gestohlen? Mit dem Auto hineingefahren? Nee, ja, das war auch gut. Die hatten das gibt's ja in Berlin, das hast du erzählt. Das habe ich auch vergessen gerade zu erzählen, weil in BMX Bandits, die Bankräuber haben die Strategie, dass sie mit einem Auto oder mit einem extrem kleinen Kleinbus, da habe ich das erste Mal gemerkt, dass der Film nicht in Australien, nicht in den USA spielt, weil wir haben keinen richtigen Van gehabt, sondern so einen Suzuki-Van. Und sind mit dem zu 5 durch eine Scheibe gesprungen und das sieht auch gut aus, wie die durch die Scheibe springen, weil der hebt so einmal kurz ab, der Van, als ob der so, weil das einfach so leicht ist. Ja. Dass er ganz komisch hüpft. Und der hüpft so durch die Scheibe und dann holen sie sich kurz da so ganz wenig Geld, das sieht wenig aus. Sie sagen am Ende zwar, die haben $100,000 erwirtschaftet, aber was kann nicht so in 3 Geldbündeln drin sein. Mhm. Und dann werden die von einem anderen Auto abgeholt, das dann als Fluchtwagen dient. Also in den 80ern, frühen 80ern, war das anscheinend eine mögliche Art, gut Überfälle durchzuführen. Ja. Und heute auch. Ich habe heute in den Nachrichten auch gesehen, in Berlin ist das gerade eine gute Strategie. Da ist heute Nacht ein Auto in den Mediamarkt hineingefahren und hat ganz viele Handys geklaut und sind dann in einem anderen Auto geflohen. Ja, willkommen beim Preis. Dachte ich, das ist eine gute Strategie, ein Auto zurücklassen dafür 1000 Handys. Ja. Naja, das Auto ist ja gestohlen. Ja, ich hoffe doch. Erheblich höher bei Handys als bei Autos. Ja. Zumindest kann man ja mit einem billigen Auto reinfahren. Ja. Dann nimmst du ein Galaxy S3 mit und schon hast du alles raus. Ja, stimmt. Oder ein Mietwagen. Ja, also ich habe sonst nicht viel erlebt. Ich habe mir was Lustiges bestellt, nämlich Besteller Games. Da habe ich ein schönes Set gekriegt mit 3x Besteller-Games und 2 weiteren Spielen, die mich nicht interessiert haben. Aber das, zum Beispiel das Spiel Englisch lernen, wo Kinder drauf waren mit falsch rum Käffi und die hatten Tastaturen in der Hand. Mhm. Und das Spiel hatte die Features Wirf den Hut-Spiel, Zeugnis ausdrucken und Wortliste eingeben. Das würde ich auch gerne haben. Und ich habe das, Roger hat mir das gestern als Foto geschickt und das hat mir sehr gut gefallen, weil das ist der Unterschied zwischen den 80ern und den 90ern. Die Kinder sind 1:1 dieselben, nur statt Ghetto-Blaster auf der Schulter haben sie Keyboard unter dem Arm. Ja. So ist man da rumgelaufen. Das war das digitale Zeitalter damals. Ja, hat es gerade so angefangen, in den frühen Tagen der Bravo Screen Fun. Ja, genau. Ja, schöner Podcast. Ja, weitere Sachen, die ich heute in den Nachrichten gesehen habe. Ich erzähle heute nur über Nachrichten. Wir Sachen aus den Nachrichten. Heute immer aus den Nachrichten. Ich habe gesehen, Experten, die Leute beraten, wie man Geschenke kauft. Oh. Also, ein Tipp an alle Hörer. Als Mann sollte man seiner Freundin nicht ein Geschenk zu Selbstzweck schenken. Aha. Also nicht Schlagbohrer, wenn man gerade Durchbruch machen will in der Wand. Habe ich gelernt, da war auch ein Experte da, der das gesagt hat. Hat gesagt, man soll keinen Schlagbohrer kaufen. Ja. Ich kaufe ja mal, ich schenke ja mal Küchengeräte, die ich selber benutzen will. Ist das trotzdem okay, wenn man so ungefähr in das Milieu der Frau... Ja, also wenn man Frauen Küchengeräte schenkt, ist es, glaube ich, immer okay. Ich bin nicht der Experte, der noch bezahlt. Achso, das war was. Das ist echt ein guter Expertenrat. Ja. Ich habe mich heute aber auch versucht, mit Geschenken zu befassen und habe im Esoterik-Forum gesucht, ob die vielleicht gute Geschenkideen hatten und die waren lame. Das war im Esoterik-Forum nett und da stand immer nur so drin, nö, wir schenken uns nichts mehr und die Kinder sind noch zu klein, die merken das noch nicht, aber wenn sie dann irgendwann nerven, dann kriegen die schon was, aber wenn die alt genug sind, sagen wir denen wieder, dass das doof ist. Mhm. Das war nicht so eine gute Einstellung. Ja. Oder es war so, ich schenke meinem Mann oder meinem Freund einen stylischen Sweater. Das ist auch so, ich finde das doof, wenn man sagt, mein Lebenspartner oder mein Partner ist immer so schlecht angezogen, deswegen schenke ich dem wenigstens einmal was Schönes. Obwohl, ich habe jetzt diesen Rentierpulli gesehen auf Facebook, da kommt ja mal jetzt so nervig viel Werbung, wo so 3 poppende Rentiere drauf sind vorne, so gestickt, also gestrickt. Schön. Fand ich stilvoll und auch total lustig. Ja. Ah, total lustig und stilvoll ist auch noch ein Thema, wo wir heute auf jeden Fall drüber sprechen müssen, weil habt ihr mal auf den Kalender geguckt? Es ist der 19. noch 2 Tage, Schnarch. Ja, kam heute auch viel in den Nachrichten. Ja. Gab Sondersendungen darüber, wie Leute irgendwo in die Pyrenäen fliehen, weil da ist eventuell in dem Berg ein Raumschiff versteckt. Mhm. Kam auf N24, war ein Reporter vor Ort. Das ist echt total nervig und auch die Seiten, die jetzt keine Nachrichtenseiten sind, es ist anscheinend ja so lustig und so ein interessantes Thema, dass jetzt auch so auf Satire-Seiten und so immer gesagt, was muss man noch schnell machen vor dem Weltuntergang, was schenkt man sich das am besten zum Weltuntergang und so weiter. Der Witz ist ganz alt. Der Witz ist seit 2 Jahren nicht mehr lustig, also vielleicht letztes Jahr noch so ein bisschen, aber da, als wir das nochmal erwähnt haben, glaube ich, letztes Jahr war das auch schon. Der Witz war so lange lustig, wie wir darüber berichtet haben, danach nicht mehr. So ist es. Nee, aber es ist echt nervig. Ja, ich freue mich schon auf den Tag danach, wenn wieder alle Leute schreiben, ich habe es ja vorausgeahnt, dass es doch nicht untergeht. Ja, es ist Slow-Clap-Moment für all diese Leute. Ach, Kotz. Das ist einfach nur altklug und nervig. Ich weiß halt auch nicht, ob nicht so diese komischen Ideen mit so Weltuntergang-Zeug, ob das dann einfach viel stärker verbreitet wird, weil sich halt so viele so darüber aufregen im Sinne von, ja, es gibt so viele dumme Leute, die das glauben. In mich gibt es gar nicht so viele dumme Leute, die das glauben. Nee, deswegen ist es auch so hinfällig, darüber zu reden. Das ist ein dummer Spaß. Ja. Das ist einfach nur doof. Es ist natürlich, und vor allen Dingen, wenn es für die meisten Leute ein dummer Spaß ist, ist es auch am besten, das dann auch so zu behandeln und dann dürfen meinetwegen auch die Satire-Seiten darüber so berichten. Aber wenn man es halt ernst nimmt und sagt, ich möchte jetzt aufklären, dass kein Weltuntergang ist, das ist... Folgende wissenschaftliche Argumente gibt es dagegen. Ja, das ist Quatsch. Vornherein. Wir können ironisch übermorgen uns treffen und einen Weltuntergang irgendwie begießen oder so. Das wäre ja auch lustig. Dann haben wir so unseren Spaß. Das wäre schön. Nur ironisch. Ja, aber wenn man das ironisch macht, ist das wieder lustig. Doppelt ironisch. Ja. Das ist jetzt schon ein bisschen schwer. Ah, apropos, Niklas aus Facebook wollte einen Ursprungsnamen haben. Wow, ich habe gedacht, du hättest es vergessen. Nee, und das habe ich gesehen und der hat auch geschrieben, noch schnell vorm Weltuntergang und da kann ich mir jetzt nicht böse sein. Also das ist jetzt nicht, er hat das fast zum Überlaufen heute gebracht. Ich muss aber auch sagen, es ist ja ein bisschen der Gruppenzwang in der Skeptiker-Szene. Echt? Und man muss immer darüber reden. Ich verfolge den nicht gut genug. Ich hasse alle, bis auf die uns hören. Ja, die sind okay. Ich. Okay, das ist doch ein versöhnliches Statement zum Fest. Zu Quanza. Aber deswegen kriegt ihr trotzdem einen hervorragenden, wie ich finde, Ursprungsnamen. Ja, bin ich gespannt. Der ist so gut. Ich habe zwei hier stehen und das ist eigentlich der untere. Eigentlich müsste der als zweiter kommen. Aber okay, aber der ist so gut, dass er als erster kommt. Der ist Koke Oro. Und das Koke ist wie Coke. Awesome, oder? Naja. Ja, herzlich willkommen. Wie gut halt so ein Ursprungsname sein kann. Und außerdem hat uns Helge eine E-Mail geschrieben und wollte einen Ursprungsnamen Schneider haben. Leider nicht. Ach, ich warte immer noch jeden Tag. Irgendwann werden wir sowieso zu ihm eingeladen. Und der hat jetzt den, und der, da kann ich nichts über Helge sagen, außer dass er uns per E-Mail kontaktiert hat. Mhm. Und er hat uns, beziehungsweise er hat, ich kann eine Sache über ihn sagen, er hat gesagt, wann kommt endlich wieder ein Podcast. Und dann damit wurden wir dann so weit wieder getriggert, dass wir wieder loslegen mussten, wenn uns einer sagt, mach doch mal bitte wieder einen Podcast. Ja. Dann machen wir das meistens. So ist es. Nein, stimmt nicht. Und der hat jetzt den Ursprungsnamen Tolliga. Klingt nach Money, Money, Money, finde ich. Ja. Also ich muss sagen, das Channeling-System hat sich wieder bewährt. Ja. So, vor Weihnachten heute die Folge, was machen wir jetzt? Pottwichteln? Ich würde sagen, ich habe hier drei Tüten vorbereitet. In einer ist grüner Türke, in der andere braune Marokkaner und in der anderen schwarze Afghane. Warum heißt eigentlich Haschisch immer irgendwie so? Oder ist das gar nicht? Oder verstehe ich Pottwichteln falsch? Wow, das war es gibt auch noch roten Libanesen. Warum heißen eigentlich immer viele Sorten von dem blöden Zeug irgendeine Farbe plus ein Land? Oder eine Person aus einem Land? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht kommen die aus dem Land. Wäre mal interessant. Wenn es da doch eine Möglichkeit gäbe, das rauszufinden. Schreibt an. Afghanistan-Ertumoral-Pathologie. Ja, Afghanistan-Ertumoral. Kommt das an? Nee, doch. Hä? Müsste, oder? Ah, stimmt, das ist, man kann ja beliebig schreiben. Also, drogenpodcast@humoralpathologie.de. Mhm. Aber immerhin würde ich sagen, machen wir kurz eine Pause, rollen zusammen und dann werden wir pottwichteln. Podcasten. Podcasten. Pott-Podcast. Gibt es schon so einen Podcast über Drogen, der Podcast heißt? Gibt es ein Portal, das Pott-Pott heißt? Cast? Nein. Cast? Verdammt. Oh nein. Ja, was hast du da auf deinem Zettel stehen? Ach so. So drauf. Soll ich da was machen schon? Sollen wir schon mit dem richtigen Thema anfangen? Oder? Ich weiß es nicht. Ja, wir müssen auch über Schlümpfe reden. Ach ja, stimmt. Das ist ein wichtiges Thema gewesen in der letzten Zeit. Oh ja. Also wir haben festgestellt, dass auf Spotify lernt man jetzt immer Lieder kennen, von denen man nicht gedacht hatte, dass es sie gibt. Zum Beispiel Call Me Maybe oder ähnliche Lieder. Ja. Mhm. Und dann wurde mir empfohlen, das neue Album der Schlümpfe. Schlümpfe, die Hits 2. Das wurde irgendwie wieder neu gezählt. Das ist so geretconnt worden. Okay. Und, wie bei Bravo-Hits oder zählen die immer noch weiter? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die zählen noch vielleicht weiter. Vielleicht gibt es Bravo-Hits 1000 inzwischen. Aber bei den Schlümpfen haben sie neu angefangen. Und ich weiß nicht, wer das Konzept nicht kennt. Es sind normale Lieder, nur ersetzt man jedes Wort durch das Wort Schlumpf. Ja. Und es wird alles so gesungen wie bei den Chipmunks. Ja, also ich habe schon mal gesagt, der Verkäufer von den Heliumballons, der, wenn im Studio, vor dem er verkauft, die Schlümpfe produziert werden, an dem Tag geht er mit einem großen Sack Geld nach Hause zu seiner Frau. Und manchmal wird so versucht, das Thema des Lieds so ein bisschen aufzugreifen und an Schlümpfe anzupassen. Wie zum Beispiel in Liedern wie Party Rock Schlumpf Anthem. Vielleicht kann sich jetzt jemand überlegen, auf welchem Lied das passieren könnte. Oder tausendmal geschlumpft, tausendmal ist nichts geschlumpft. Genau. Das gibt es zum Beispiel auch. Es gibt aber auch. Nee, das gibt es nicht. Leider. Die machen nämlich keine alten Lieder. Das wäre viel besser. Ja, das ist schade. Marmorstein und Eisenschlumpf. Aber manchmal werden auch Sachen gemacht, wie zum Beispiel Schlumpfenkuchen mit Apfelmus. Das ist weiß jeder, was das ist. Die Coverversion von. Weißt du das denn? Ich weiß es leider schon. Ich weiß es nicht. Rate mal. Ja, Call Me Maybe. Nein. Aber ein guter. Das Call Me Maybe ist Schlumpfine ist verliebt. Aber Schlumpfenkuchen mit Apfelmus ist Pokerface. Mama, Mama. Nom, nom, nom, nom. Ja, genau. So funktioniert das. Okay. Ja, das ist, was ich erstmal zum Thema Schlümpfe zu sagen habe. Schlumpfenkuchen mit Apfelmus ist ja so ungefähr wie vom Text her, vom Inhalt. Also ich kenne das nicht, aber es ist trotzdem, also ich habe es mal halb gehört. Das kam mir vor wie in der Weihnachtsbäckerei in schlecht. Ja, so in etwa. Wie in der Weihnachtsbäckerei, nur halt mit so ein bisschen transsexuellem Vibe. Ohne saisonale Relevanz. Ja. Ich hab da noch ein bisschen auf Wikipedia gelesen über Schlumpfsprache und so. Hab mich cool. Ein bisschen schlau gemacht. Ja, ist Lust. Und ich habe gefunden. Ist das so ähnlich? So, Entschuldigung, dass ich dich immer unterbreche. Ist das so ein bisschen? Gibt es auch so Langscheid, Wörterbücher, Schlumpf, Schlumpfdorsch, Wichlingunsch? Alles Wort Schlumpf. Das ist so schön. Das ist ein Photoshop, wenn man mal Zeit hat, den man abends so machen kann. Aber es ist ja im Deutschen ist es ja noch ein bisschen elaborierter, weil man wenigstens noch unterscheiden muss, ob das ein Verb ist oder ein Adjektiv oder ein Nomen. Ja. In anderen Sprachen wird dann einfach nur Schlumpf gesetzt, egal was es ist. Das ist ein bisschen nicht so gut. Aber ich habe zum Beispiel rausgefunden, dass es offensichtlich in der Sprache Konflikte gab zwischen verschiedenen Schlümpfen. Steht im englischen Wikipedia in Strumpf, wer Strumpf, also Smurf versus Smurf, published in Belgium in 1972, it was revealed that the village was divided between North and South, and that the Smurfs on either side had different ideas as how the term Smurf should be used. For instance, the Northern Smurfs called a certain object a bottle Smurfer, while the Southern Smurfs called it a Smurf opener. Das eine klingt ein bisschen so, als ob das ein Mordwerkzeug wäre. Ja, also es ist ein bisschen komische Sache, aber wie es so ist, ich habe mich so ein bisschen rumgeklickt und die Namen der Schlümpfe sind auf anderen Sprachen sehr lustig. Also gibt es im Niederländischen den Moppersmurf. Und ja, schöne Namen. Ja, genau. Nach Harry Potter haben wir im Niederländischen den Moppersmurf und den Klärmarkersmurf. Macht ja alles klar. Der macht alles klar. Also das ist so der Pimpsmurf. Genau. Der macht ja die Fühne Claire. Und im Schwedischen ist Papa Schlumpf Gammelsmurf und Opa Schlumpf Gammelsmurf. Und Gargamel ist Gnagelram. Und auf Chinesisch Gaga-U. Gaga-U, genau. Ja, und am besten haben wir gefallen das Italienische, da heißen die Puffi. Und jetzt schon lustig. Ja, die heißen Grande Puffo und Puffetta. Und den männlichsten aller Schlümpfe heißt Il Puffo Brontolone. Lecker. Ja. Aber das ist auch ein little known fact, aber als P. Diddy, also damals noch Puffy das rausgefunden hat, hat er sich umbenannt zu P. Diddy, weil er wollte nicht so heißen wie die Schlümpfe in Italien. Damals wieder Il Puffo Brontolone. Ja. Und dann habe ich auch noch gefunden, dass es offensichtlich eine Kontroverse über Gargamel gab. Mhm. Es gab ein Buch, das heißt The Little Blue Book. A Critical and Political Analysis of the Smurf Society von Antoine Bueno. Und das steht im Wikipedia-Artikel. Yes. Der vom Kinderring. Ja, der vom Kinder wollte ich auch gerade fragen. According to Antoine Bueno, Gargamel is created as an archetypal Jew. With a big nose, magic powers, love of gold, and balding looks, Gargamel carries a lot of symbolism. In addition, Gargamel's cat Azrael, his name is in Hebrew, actually means God will help. In Israel, he was simply called Hatatol, which means something like catty. In both Jewish and Muslim tradition, Azrael is the name of the angel of death. In addition, Gargamel's godfather was named Balthazar, which also means God will help. Und offensichtlich heißt es im Israelischen alles, Gott wird helfen. Ja, also. Ich finde gut, dass es auch bei den Schlümpfen eine Judendiskussion wieder reingekommen ist. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass die Schlümpfe, jetzt was von dem, was du eben gesagt hast, dass es eher eine sozusagen Parallele ist zu dem Kampf zwischen Flamen und Vorlonen. Ja, es vermutlich auch. Ja. Weil die streiten sich ja auch immer über die Sprache. Ja. Und das kommt ja auch aus Belgien. Mhm. Und das ist auch dann getrennt. Die zum Beispiel in flämischen Bereich sagt man auch Bottle Smurfer. Ja, genau. Und Smurf Opener. Ich muss in dem Fall sagen, ich bin schon auf der Seite von Bottle Smurfer, weil Smurf Opener, das könnte ja alles sein. Ja, vor allem Smurf Opener klingt so, als ob das ein Messer ist einfach, was du benutzt, um die blöden Nordschlümpfe aufzumachen. Und ich habe nicht herausgefunden, was Gargamel eigentlich will. Nicht? Also der will doch schon mal Schlümpfe. Also ja, aber Suppe manchmal will er die essen und manchmal will er die in Gold verwandeln. Ja, das hat stimmt. Sie ja auch einfach. Ja, aber wieso? Das sind komische Alternativen. In Gold verwandeln. Und ich glaube, er ist der schlechteste Pfadfinder der Welt. Weil der ist ja ab und zu in diesem Schlumpfdorf, aber er findet das nie wieder, sobald die einmal sagen, guck mal da hinten. Und dann geht er da raus und dann findet er es nicht mehr. Stimmt. Ich habe zu den Schlümpfen noch, ich hatte als Kind immer Hörspielkassetten. Ja. Weißt du, das ist so, da kann man so ein Nerdcode-Foto machen, so ein Stift und eine Kassette und dann so, haha, wenn du so alt bist, dann verstehst du das noch nicht. Ja. Aber das mache ich nicht. Aber ich hatte so immer nur Benjamin Blümchen. So, als ich noch ganz klein war. Und dann habe ich eine Kassette von den Schlümpfen geschenkt bekommen. Und die konnte ich nicht zu Ende hören. Zu gruselig. Weil die war mir zu gruselig. Die war so das war halt komisch, weil ich das nicht kannte von vorher. Und da waren so viele Soundeffekte. Und dann war es immer so, so gruselig. Mhm. Und Gargamel hat immer nur von Hass geredet. Das war mir zu viel. Mhm. Das konnte ich mir dann erstmal, musste ich dann später mit meiner Betreuungsfrau zusammenhören. Ja, ich hatte mal auch eine Hörspielkassette von Hallo Spencer. Ja. Und das war eine Folge, ihr wisst ja vielleicht, da gibt es einen Drachen oder sowas namens Poldi, ja. Der immer sagt, er möchte alle fressen und das nie tut. Und dann wünscht er sich zum Geburtstag, alle zu fressen. Und dann sind alle in einer Zwickmühle, weil sie den Geburtstagswunsch natürlich nicht ablehnen können. Nee. Und dann ist die Lösung in der Hörspielkassette, dass alle Marzipankartoffelfigürchen von sich kneten. Oh. Und der das dann ist. Aber das wird rein visuell gezeigt. Und ich hatte ja nur die Hörspielkassette. Ja. Das heißt, ich habe nie gewusst, was passiert. Ich dachte immer, der hätte die alle gefressen. Und das war schon ein bisschen gruselig. Ja, das muss ich auch dazu sagen, weil ich hatte von den Schlümpfen, ich hatte auch kein Cover von der Kassette. Ich wusste nicht, wie das aussieht vom Stil. Und ich habe halt nur das gehört. Und dachte, oh, das sind die ganz netten Kinder. Mhm. Und der andere ist halt immer ganz gruselig und Donner und irgendwas. Und ich habe mir es halt wirklich so wie so Fantasy, so ein bisschen epischer vorgestellt, so ein bisschen mehr Richtung Mordor, das, wo Gargamel wohnt. Und eigentlich nur eine Hütte. Und nicht nur einfach so ein komische blaue Dings. Dann war es ein bisschen antiklimaktisch, als ich es dann im Fernsehen mal gesehen hatte. Und dann war damals schon Saber Rider cooler oder sowas in die Richtung. Da ist leider keine coolere 90s-Reference eingefallen. Das ist abgelutscht. Captain Future. Ja, und noch ein Fact für unsere internationalen Politikleute. Das Schlümpfe-Lied ist auch das Lied vom Dreckgraspferd in China. Und das Dreckgraspferd ist das Tier, was auf Chinesisch Cao Ni Ma heißt. Und das ist ein lustiges Lied, weil Cao Ni Ma heißt sowohl Dreckgraspferd, es heißt aber auch Fick deine Mutter. Was es heißt. Cool, das ist eins der wenigen Sachen, die ich auf Chinesisch weiß. Ja. Und in dem ganzen Lied geht es nur darum, dass da so dumme Wortspiele sind, dass man halt andere Zeichen und andere Tonhöhen nimmt. Und um das an der Zensur vorbeizuführen. Ja, so flucht man auf Chinesisch. Das habe ich vor 2 Jahren an Silvester im Deutschlandfunk gehört, als ich zu Hause saß und das gehört habe. Ja, ungefähr das Level von Aktualität. Ja. Ja, eigentlich machen wir ja nur alle Sendungen aus dem Deutschlandfunk von vor 2 Jahren. Ja. Die plappern wir hier nach. Ich war heute auch zu Hause, weil der Strom ja aus war. Mhm. Und ich habe deswegen auch fast den ganzen Tag Deutschlandfunk gehört und habe da viel über Aktion Arbeiterkind herausgefunden, die hier auch schon mal in der Mensa aussah. Stimmt. Klang ganz interessant dann doch, obwohl der Flyer so doof war. Ja. Schlümpfe, hast du das mit Japanisch von den Schlümpfen schon erzählt oder ist das nicht so interessant? Jein, die sind ganz, ganz low concept, die machen einfach nur Smartphone und dann hinter deuten die, benutzen die das als Verb oder Nomen oder was auch immer. Ja, das Gute ist halt, dass in den Japanischen die Verben in einer Grundform immer auf Fu oder Ru oder auf so ein U enden und deswegen ist das Nomen und das Verb ein Homonym oder ein Gleichklang und die machen Smarfusuru. Ja, ach so. Genau. Was? Ja, noch bescheuert. Noch lower concept. Sagen sie nicht Smiter. Ja, die geben sich überhaupt keine Mühe, denen ist alles egal. Ja. Mehr über die Schlümpfe gibt es dann ja wahrscheinlich auch, wie immer, in der nächsten Folge in unserer ongoing Rubrik Schlümpfe. Genau. Und, ich meine, eigentlich passt es überhaupt nicht in den Podcast. Eigentlich waren wir auch nicht darauf vorbereitet, aber wir müssen unbedingt den Leuten von dem Sparda-Video erzählen. Also das werden wir auf jeden Fall auch verlinken, würde ich mal sagen. Okay, ich habe es ja gestern schon geretweetet. Schon, aber die Leute lesen nicht alle deinen Twitter, obwohl, lesen schon ziemlich viele deinen Twitter. Ne? Ja, erstaunlich viele. Mhm. Ich glaube, das sind die einzigen, die mit mir sowieso irgendwas auf Twitter lesen, außer ihr. Also wer immer schon mal wissen wollte, wie so das Leben einer Bankkauffrau oder eines Bankkaufmannes ist und das in Rap-Form, der muss das Werbevideo der Sparda Bank sich angucken mit dem Namen Sparda Movie Stars. Warum auch immer, es wird kein Film gedreht. Ja, das ist nur der Name der Band. Und das habe ich auch von einem Hörer übrigens getweetet bekommen, nachdem ich das Kaufland Live-Video über Twitter rausgehauen habe, weil ich das gefunden habe und mich so gefreut habe, weil ich das auch so gerne mag. Weil es gibt ja auch noch das Edeka-Lied und das ist schlechter als das Kaufland-Lied, das weil es so keinen Rap hat. Ja. Und das Sparda-Lied ist besser als das Kaufland-Lied, weil es fast nur Rap ist, kann man sagen. Ich finde, das ist so für Firmensongs... Ein Rezitativ. Ja, okay. Es ist so wie Tic-Tac-Toe heute klingen. Ja, vielleicht. Also jedenfalls, wenn man, ich musste es mir gestern 5 oder 6 Mal anschauen oder noch öfter. Hervorragendes Lied. Ja. Wir können es nicht einspielen, GEMA. Ja, ich weiß wieder nicht, wie das ist mit solchen Sachen. Das kann man lieber nicht riskieren, leider. Genau. Aber das ist echt so, wenn man denkt, bei Rap braucht man vor allen Dingen eine Sache, Flow. Das ist genau das, was das Lied nicht hat. Weil, also ich glaube, ich will noch nicht mal sagen, dass die Künstlerinnen oder Performerinnen, die Azubis von der Sparda Bank, jetzt schlecht das können, aber der Text ist einfach so schlecht geschrieben, dass man, der ist so krumm geschrieben oder fehlen immer Silben oder sind Silben zu viel, dass der nie passt. Ich möchte sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass sie doch das einfach nicht können. Zusätzlich. Ich finde, dass alle Leute da das nicht können. Ja, aber am wenigsten kann es der Fuchs von Schwäbisch Hall, der auch vorkommt in dem Video. Ah, ja. Du tanzt einmal mit, das plötzlich. Fand ich gut. Richtig. Der Blöde. Aber ich bin dann immer enttäuscht, wenn, also ich fühle mich immer schlecht, wenn nur ein Maskottchen irgendwo vorkommt, weil dann denke ich immer, die anderen Maskottchen, die auch hätten vorkommen können, theoretisch, die sitzen alleine zu Hause und sind traurig. Zum Beispiel Herr Kaiser von der Hamburg-Mannheimer. Sitzt zu Hause und weint, weil er wieder sein Ginkgo Biloba vergessen hat und sich nicht erinnert hat, an Dreh aufzutauchen. Ja, das ist sehr gut. Und ich bin auf jeden Fall trotzdem eigentlich, finde ich den Trend ganz gut, dass es jetzt mehr von diesen Firmen-Songs, Motivationssongs zu geben scheint, dass das mal ankommt endlich in Deutschland. Ja. In Japan bin ich ein Riesenfan davon, das gucke ich mir immer an. Ich bleibe immer 10 Minuten länger in Läden, um das noch einmal das zu holen, weil das da auch immer in Endlosschleifen läuft. Hier ist das ja nur langweilig. In Kaufland kommt ja immer nur 7:50 und morgens einmal das Kaufland-Lied. Und auch in der nicht so langen Version, es gibt davon eine viel längere Version. Ja. Und in Japan spielen die das einfach den ganzen Tag, den ganzen Tag an der Dauerschleife. Yodobashi-Kamera. Und die sind noch nicht so lang, die Lieder dort. Die sind immer nur so 1-Minute-Jingles oder so. Und dann, ich weiß nicht, wie die Leute, die in solchen Läden arbeiten, weil da auch immer echt so viel Personal rumrennt, dass die nicht verrückt werden einfach, dass sie nicht wahnsinnig werden davon. Das ist erstaunlich. Das ist halt so wie so. Das ist doch wie so diese Lärmfolter vom CIA. Ja. Naja. Mal so einen Podcast, einen anderen Podcast über Esoterik. Sollen wir den mal ein bisschen hier integrieren? Unbekannter Podcast über Esoterik. Genau. Über Leute, die über Esoterik reden. Richtig. Ja, ich könnte das machen. Okay. Ich habe ja, wie gesagt, versucht herauszufinden, ich weiß ehrlich gesagt nicht, das ist ein Thema, das wieder sehr viel davon abhängt, wie gut ich vorlesen kann, und ich kann nicht so gut vorlesen. Und ich habe aber hier ganz viele Seiten mit Text. Fängt gut an. Ich habe versucht herauszufinden im Esoterikforum, was sich die Leute so schenken und habe nichts gefunden. Und dann bin ich auf einen Artikel gestoßen, auf eine Diskussion, der Irrtum, heilen wäre eine Gottesgabe. Und da hat Tibetfee geschrieben, weil man glaubt, diese Gabe sei ein Geschenk Gottes, fühlt man sich nicht berechtigt, für seine Leistungen einen Lohn entgegenzunehmen. Und dann sagt sie, dieser Meinung war ich auch, bis ich dann eines anderen belehrt wurde, die Seele erwirbt sich selbst die Fähigkeit, das heißt durch mehrere Inkarnationen und Lernvorgänge. Und so ist es durchaus nicht falsch, dafür einen Lohn zu nehmen. Falsch ist, zu betrügen aus Profitgier und zum Beispiel zu viel abzuknüpfen. Und dann sagt sie noch einschränkend am Ende, man könnte ja auch mal bei einigen Leuten ein Auge zudrücken. Und dann antwortet Andreas. Das klingt irgendwie nach Mafia-Methoden. Ja. Und dann sagt Andreas darauf, das würde ich so generell, fettgedruckt, nicht sagen. Weil es hat natürlich seine Gründe, wenn der Betreffende kein Geld hat. Stell dir zum Beispiel einen Behinderten vor, der in einem früheren Leben Richter war und hunderte von unschuldigen Menschen aus Profitgier zu Tode verurteilt hat. Natürlich hat so eine Seele. Was? Ja, natürlich hat so eine Seele in diesem Leben dann zu wenig, in Anführungsstrichen, Geld zur Verfügung und am Körper ein paar Einschränkungen, Behinderungen genannt. Denn er, seine Seele, will natürlich verhindern, dass er in diesem Leben wieder Ähnliches treibt. Darum wurde er als Behinderter geboren, was man als Karma bezeichnet. Wow. Ich hoffe, dass Andreas heute stirbt. So offengelegt habe ich das echt noch nie gesehen. Ich habe auch gedacht, so, what the fuck? Das ist ganz zufällig. Und das Thema hat auch nämlich ist 2007 angefangen und es wurden jetzt kürzlich nochmal zwei Sachen darauf geantwortet, dass es wieder nach oben gerutscht ist. Also da muss man echt sagen, da hat man wirklich recht, wenn man sowas kritisiert und sagt, sowas soll keiner glauben. Ich mag das Weltbild von Andreas, das geht nämlich noch weiter. Wenn du nun als Heiler einen solchen Behinderten heilst, bevor er seine Lektion gelernt hat, dann tust du ihm nichts Gutes damit. Und seine Umgebung auch nicht. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass Jesus auch nicht alle Menschen geheilt hat, sondern nur die, die am richtigen Punkt ihrer Seelenentwicklung angekommen waren. Ja, das steht ja immer in der Bibel, wo dann steht, bin ich am richtigen Punkt der Seelenentwicklung angekommen? Ja, und das Jesus, bestes Beispiel hierfür ist Bruno Gröning. Hat Jesus den auch geheilt? Nein, er war einer der Blinden, die Jesus wieder... im Bruno-Evangelium. Nee, Bruno Gröning war einer der Blinden, die Jesus wieder sehend gemacht hatte. Was? Dass er dafür reif war, in Anführungsstrichen, hat er 1900 Jahre später in Deutschland eindrucksvoll bestätigt. Was? Ihr, das also, war der Bruno Gröning, ja, oder? Nee. Der Teil des Neuen Testaments, den ich nicht gelesen habe. Bruno Gröning ist eigentlich... das ist ein Wunderheiler gewesen, der so nach dem Krieg in Deutschland total zirkuliert ist. Der ist Anfang der 50er dann gestorben und der hat so wirklich so zehntausende Leute mobilisiert, dass sie dann mal zu seinen Heilungen gekommen sind. Und hat halt so Leute wieder, ich kann wieder gehen, gemacht. Und das gibt heute auch, der hat so eine Art Sekte dann auch um sich rum irgendwie aufgebaut. Also es haben viele Leute, erst hat er gesagt, er nimmt kein Geld und dann später haben war es immer so, es ist eine Veranstaltung mit 2000 Leuten und jeder musste in den 50ern 300 Mark Eintritt zahlen oder so. Das ist also schon... Wahrscheinlich Spende oder Energieausgleich. Mhm. Ja, genau. Also es war schon heftig und es gibt auch immer noch dieser Kreis, der ihn erforscht und so, das wird immer noch der Bruno Gröning Freundeskreis oder so. Das wird immer noch, die haben eine Seite sogar auf Japanisch. Die haben also, dann später so Rap drauf. Am Leben gehalten, von einer Frau und jetzt von dem Sohn von ihm. Aber egal, das ist halt so ein Thema, das könnte man wieder, wenn man jetzt ganz viel Wikipedia vorlesen möchte, machen. Aber ist auch nicht so interessant. Aber der auf jeden Fall zum Beispiel, ich habe was viel Besseres rausgefunden, nämlich, dass er nicht mit Jesus verwandt ist, denn ich habe euch ein animiertes GIF gemacht. Ah, das ist immer, gutes Radio. Was immer gut ist, ja, das kann ich ja auch nochmal dann nachher twittern. Ja, ich habe ja auch ein Video vorgestellt. Ja, genau. Moment, wo ist es? Zwar, guck mal, von wem der abstammt. Hier ist sein Bild. Ja, Huch. Das. Da. Von Vigo. Von Vigo aus Ghostbusters den 2. Karpaten. Siehst du, so sieht er nämlich aus. Naja, eigentlich nicht so wirklich, aber so auf den ersten Blick dachte ich, der hat so einen ähnlichen Haaransatz. Ja. So, also ihr könnt das ja nochmal angucken, dann fällt euch das vielleicht noch besser auf. Das GIF ist überzeugend, aber hättest du es nur gesagt, hätte ich es nicht überzeugt gefunden. Ja, das ist ziemlich blöd. Also eigentlich, wenn man kein GIF macht, könnte man es noch überzeugender verkaufen. Naja, dann geht die Diskussion weiter und zwar wieder von Tibetfee, die sagt, hallo Andreas, was denkt man jetzt, was sie darauf antwortet? Bist du komplett bescheuert? Ja. Aber sie fragt ihn, warum jetzt sie so viel Geld verloren hat in ihrem Leben und dann auch eine Zeit lang nichts geglaubt hat und nicht mehr religiös war und auch nicht an Esoterik geglaubt hat. Und kannst du mir bitte was dazu sagen? Und ich schätze deine esoterischen Kenntnisse sehr, danke. Und also ich schätze, sie hat noch so ein Gerät. Das ist von so einem aus einer anderen Dimension, aber der braucht jetzt das Gerät. Und sie muss einfach das Gerät zurückgeben und dann geht's weiter. Und darauf dann schaltet sie noch Tahira ein und sie sagt, hallo Andreas, wenn ich ein göttlicher Heiler bin und eine Seele zu mir kommt und um Heilung bittet, ich diese heilen kann, ist es dann auch der richtige Zeitpunkt? Und ich, also wenn es klappt, dass er sie heilt, weil die Seele hat gelernt, falscher Zeitpunkt gleich keine Heilung, richtiger Zeitpunkt Heilung, oder? Hui, mir ist gerade wieder was bewusst geworden. Danke, Andreas. Und dann beschwert sich Angelika, ich will mich nicht nur auf dich verlassen müssen, wenn ich mal irgendwas habe und geheilt werden muss. Und es kann ja auch andere Gründe haben, dass man jetzt kein Geld hat. Zum Beispiel, wenn man gerne ohne Geld lebt. Das ist auch der erste Grund, der mir zum Beispiel. Und dann sagt Andreas, dass es, wenn man nichts auf der Tasche hat, dann bedeutet es nichts anderes, als dass man erstmal eine Lektion zu lernen hat, dass man nicht nur egoistisch für sich selbst leben soll, sondern auch mal was Nützliches für andere tun soll, so dass man dafür Geld bekommt. Allgemein auch Arbeit genannt. Oh. Zur Arbeit gehen. Und Und dann eventuell noch eine zweite Lektion, dass man sein Geld nicht für irgendwelchen unnötigen Scheiß ausgibt, wie zum Beispiel in der, uns von der Medienwelt überall suggeriert wird. Das fängt schon mit dem Zigarettenrauchen an, etc. Für diese beiden wichtigen Ausrufezeichen-Lektionen braucht es keines Heilers. Wer beispielsweise lernen muss, seine Geldenergie nicht für sinnlose Dinge auszugeben. Ja, da genügt es, wenn seine Seele ihm in eine Lebenssituation schickt, wo er sie kaum Geld zur Verfügung hat. Und dann so weiter und so fort. Also, ja. Ein Mensch, der nichts Nützliches für andere tut, bekommt sowieso keine Heilung. Karma-Gesetz, Heilung kann nur zu dir kommen, wenn du bereit bist, auch etwas dafür zu tun, was wiederum für andere gut ist. Also er sagt auch, man soll einen Beruf dann machen, der definitiv auch nur was für andere macht, gut ist. Und dann sagt jetzt wieder eine andere, also es kommt immer noch keiner, der sagt, was ist das eigentlich für ein Quatsch, wenn du redest. Er sagt, hallo Andreas, wie würdest du es denn deuten, wenn es mehr als genug Arbeit gibt, die manchmal kaum zu bewältigen ist, aber kein Geld dafür gibt, wie zum Beispiel die Arbeit einer Hausfrau und Mutter, aber auch, wenn man immer wieder bei Firmen arbeitet, die nicht zahlen können aufgrund merkwürdiger Zwischenfälle. Aufgrund merkwürdiger Zwischenfälle. Oder aufgrund der wirtschaftlichen Lage. Ist ja, gelegentlich, an. Ist ja gelegentlich ein deutschlandweites Problem im Moment. Ja. Aufgrund merkwürdiger Zwischenfälle kann Opel seine Belegschaft nicht. Ich bin auf deine Antwort gespannt. Ich habe diesbezüglich nämlich ein Brett vor dem Kopf. Und jetzt kommt nochmal Andreas, der sagt, hallo Morgana, ich muss es wohl genauer definieren, von was ich geredet habe. Ich meine nicht blinde Arbeit, sondern natürlich eine Tätigkeit, die anderen etwas nützt. Und eine solche Arbeit zu finden, genügt es nicht, aufs Arbeitsamt zu gehen. Eine solche Arbeit findet jeder Mensch in sich, wenn er nur sucht. Darum kann man sagen, dass jener, der wirklich sucht, auch seine Arbeit findet, seinen Platz im Leben. Wie übrigens auch Jesus sagt, wer sucht, der findet. Wenn man aber wirklich keinen tiefen inneren Wunsch... Im Bruno-Evangelium. Ja. Jesus war ja euer Mitarbeiter im Jobcenter. Ja. Wer aber nicht wirklich den tieferen inneren Wunsch verspürt, anderen zu helfen durch seine Arbeit, da macht es dann letztendlich keinen echten Unterschied mehr, ob er arbeitslos ist oder nicht. Da ist es dann egal, weil sich aus dem verdienten Geld dann sowieso kein Nutzen für die Weiterentwicklung seiner Seele ergibt. Für die Gesellschaft wäre es sogar besser, wenn all diese Menschen, die nicht helfen, sondern eher anderen schaden wollen, zum Beispiel die in der Rüstungsindustrie arbeiten, arbeitslos wären. Und viele sind es zum Glück auch. Die in der Rüstungsindustrie sind alle arbeitslos. Nee, wenn die das wären, wenn das mehr wären. Aber ja, aber er sagt ja, viele sind es auch. Aber ich glaub, es gibt noch viele die Branche, Menschen, die nicht gelitten hat, das ist die Rüstungsindustrie. Ja. Aber es gibt auch viele Menschen, die durch ihre Tätigkeit mehr Schaden als Gutes erzeugen. Ich hoffe, ich brauche hier keine Berufe aufzuzählen. Aber man denke nur an Arbeit, ja, das ist jetzt wieder Rüstungsindustrie, das habe ich schon vorgegriffen, schafft ein Leben lang 8 Stunden am Tag und hat damit doch keiner Seele geholfen. Da braucht man sich nicht wundern, wenn er in seinem nächsten Leben in einem Slum aufwacht oder sonst wie behindert. Ja, ich mag das. Ja, das ist das schön. Ist göttliche da braucht man kein schlechtes Gewissen haben, wenn man Leuten nicht hilft, wenn man sagt, wenn ich jetzt so einen sehe, der am Busbahnhof so ist und in den Bus rein möchte mit seinem Rollstuhl, dann sage ich, göttliche Gerechtigkeit. Richtig. Ich helfe dir nicht, du Arsch. Andreas hat mir das gesagt. Ja. Du bist doch bestimmt mal in der Rüstungsindustrie gewesen. Ja. Du scheiß Lampe. In deinem letzten Leben hast du doch hier da auch in der Wehrmacht gekämpft. Richtig. Rüstungsindustrie boomt ja nur wegen Mittelalter-Weihnachtsmarkt genau, in Esslingen. Das Um es nochmal zusammenfassen, das positive Karma eines Menschen, Heilung oder Erleuchtung erleben zu dürften, entsteht nicht von alleine. Genauso wenig ist das negative Karma eine Krankheit, die von alleine entstanden ist. Grüße von Andreas. Gibt es auch imaginäres Karma? Oder ist es nur in reellen Zahlen ausgedrückt? Es geht noch so weiter. Es folgen noch einige Posts und dann kommt erst einer irgendwann mal, wo eine sagt, Andreas, ich muss dir leider widersprechen. Meiner Meinung nach gibt es so etwas wie schlechtes Karma oder so nicht. Es stimmt, dass alles einen Grund hat, den wir uns selber ausgesucht haben, aber wir haben den freien Willen, das heißt, wir können uns frei entscheiden. Was noch nicht möglich ist, ist es, einer anderen Seele Schaden zuzufügen, wenn diese jene Erfahrung nicht machen möchte. Komplizierter Satz, ich hoffe, man versteht ihn. Liebe Tibetfee, du hast eine sehr weise Meinung, behalte sie bei dir und bla bla bla. Also sie widerspricht aber nicht so in diesem ganzen menschenverachtenden Weltbild, sondern nur so, ich glaube, das irgendwas Karma bla. Ja, sie sagt, wenn man jemandem Schaden zufügt, dann hat er das auch gewollt. Ja. Und dann kommt irgendwann zum Glück eine andere Posterin, die heißt Fee. Und sagt, ich bin auch gerade erst hierüber gestolpert und ich muss sagen, Andreas, betreffs seines Postings hier rollen sich mir die Zehennägel hoch. Wenn jemand, der behindert ist, den soll man gefälligst unbehandelt lassen, weil du das ja zu beurteilen vermagst, dass er, wenn er kein Geld in der Tasche hat, auch nicht reif ist für die Heilung. Ich glaube, es hackt. Zumal du niemanden heilst. Das kann er nur selber. Und wenn die Zeit nicht reif wäre, würde er nicht an Leute geraten und so weiter. Also das ist schon ganz gut. Mhm. Aber danach gehen die trotzdem nicht wieder auf das Thema ein, sondern reden einfach weiter, was sie falsch gemacht haben, warum sie kein Geld haben. Und am Ende, dann regt sich noch Anuka ein bisschen auf und dann sagt sie am Ende sozusagen, ich war auch eigentlich mehr genervt auf mein Karma und die damit verbundene Grundgeldlosigkeit. Ich hätte gerne etwas mehr Verständnis für meine schlechte Situation, in der ich stecke. Ein aufmunterndes Wort ist eben manchmal mehr wert als die Ansage, dass man sich das alles selbst eingebrockt hat. Also sorry, Andreas. Viele liebe Grüße. Also die hatte nämlich da nochmal mal so ein bisschen rumdiskutiert, aber auch am Ende hat sie sich dann, ja okay, ist schon okay. Mm. Das geht. Ist der Mod oder warum? Weiß ich nicht. Es kommt eigentlich noch ein bisschen mehr, aber ich glaube, eigentlich reicht es. Das hat es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst, wie es geht. Also es hat eigentlich bis zum Ende keiner so richtig, das wurde auf jeden Fall das Interessante an diesem Thema, wurde nicht diskutiert. Das ist das Gegenteil, was man von jedem anderen Forum irgendwie kennt, wo so, wir haben noch immer diese Faustregel, der dritte Thread ist spätestens eine persönliche Beleidigung. Ja. Also der dritte Post, aber hier irgendwie nicht. Hier, hier ist das, wo man was beleidigen kann. Da ist der zweite Post schon eine universelle Beleidigung, auf die niemand eingeht. Das ist halt, wenn man halt weil in der Esoterik-Szene ist halt diese enorme Beliebigkeit, weil ja alles richtig ist. Weil ja diese ganzen Esoterik-Systeme sich so widersprechen, so enorm, dass das ganz egal ist, was man sagt. Und wenn man dann sagt Karma und ich finde, Behinderte haben es verdient. Und wer im Slum lebt, hat es auch verdient, weil im Leben davor war er wahrscheinlich ein Richter, der damit ganz viel Geld verdient hat. Ja. Wie auch immer, wenn die Verurteilung bezahlt. Irgendwas oder? Geschrieben, dass es eigentlich viel besser ist, arm zu sein. Und das viel besser. Das ist so schön. Wie, ich finde das scheiße, wenn man ewig lebt. Ja, dann okay, dann sag mir, wann du sterben möchtest. Okay. Ja, so funktioniert das bei denen. Aber interessant. Ja, das war ein schöner. Und das war aus welchem Forum? Esoterik-Forum. Go Feminin. Esoterikforum.net. Esoterik-Forum. Also ich weiß nicht, guckst du da auch manchmal rein? Das gefällt mir eigentlich gut. Ich habe das. Ach, .at, ne? .net. Ja. Nee, ich glaube, ich schaue DE oder und AT. DE und AT, ne? Das habe ich nämlich auch gedacht. Ich bin da auch nur durch Zufall drauf gekommen und die haben so schöne Regenbogenfarben an der Seite. Das hat mir gefallen. Nice. Also da werde ich jetzt nochmal öfter vorbeischauen, weil ich habe da heute schon wieder was Interessantes gesehen, dass das irgendwie alles mit Triaden zu tun hat. Aber Triaden war irgendwie nicht die chinesische Mafia, sondern irgendwelche Sachen aus der Zukunft. Okay. Ja. Ja, das ist sehr interessant. Was machen wir jetzt? Also ich habe zwei Träume, einen gruseligen und einen mit einem weihnachtlichen Vibe. Aber ich habe noch etwas, was auch passt zu dem Thema. Dann sage es. Wollen wir, oder machen wir erst einen Traum, dann was zum Thema und dann den weihnachtlichen Traum. Okay. Also wie ihr mögt. Was möchten denn die Hörer? Wir können ja kurz ein Thema sagst, dann sag es. Es ist nicht direkt zum Thema. Außerdem muss ich meinen Strom an. Okay, ich mach den ersten Traum. Okay. Vielleicht stecke ich den Strom an. Ja. Wenn ich nicht bewundernde Geräusche mache, bin ich gerade dabei, den Strom anzustecken. Bis gleich. Tschüss. Tschö. Also ist der Strom jetzt da? Ja, richtig. Dann können wir jetzt anfangen. Das war die schlechteste Ansage. Wir können das einfach rausschneiden, dass wir vorhin darüber diskutiert haben. Mal gucken, ich weiß es nicht. Ich finde, wir lassen alles drin heute. Ich habe noch eine Sache. Doppelpunkt. Nämlich ist es so, was jetzt dazu passt zum Thema Geld und Heilen und sowas. Ich habe mich nämlich letztens gefragt, wie ist es denn jetzt, wenn man jetzt andere Leute heilen möchte, was braucht man unbedingt dafür? Und wir hatten ja schon mal Reiki und das passt ja auch ganz gut. Wir sind ja Japanologen, also so Reiki, da kennen wir uns eigentlich schon von Natur aus mit aus. Ja. Reiki sind wir super Likey. Genau. Miraiki sozusagen. Miraiki you a long time. Genau. Und der Preis ist, dachte Preis. Ich mir, muss auch ähnlich sein. So $5 oder sowas. Und so billig kriegt man es aber nicht. Aber es gibt da verschiedene Varianten, wie man, wenn man jetzt sich ausbilden lassen möchte zum Reiki-Meister oder einfach nur, dass man das anwenden kann. Und da kann man einerseits zur Volkshochschule gehen, dann bezahlt man irgendwie so 30 Euro pro Kurs oder sowas. Oder man geht zu einem lokalen Meister, der das so macht, dann zahlt man immer so 100 noch was Euro. Aber man kann es auch über eBay machen. Das nämlich über Fernweihungen. Und das funktioniert ganz interessant. Nämlich man bezahlt cool. einer Person einen Obolus. Nämlich Betrag namens X. 15 Euro. Cool. Und dann wird man ausgebildet zum Reiki-Meister und hat danach auch selber die Möglichkeit weiterzugeben. Also kann sich die 15 Euro direkt wieder reinholen. Wow, das ist ja Kettenbrief des 21. Jahrhunderts. Genau. Und ich dachte, das will ich unbedingt machen und habe mir darum, also ich werde jetzt ausgebildet, gerade im Moment. Hast du dir die Flattermillionen geschnappt? Richtig, ich habe mir die Flattermillionen geschnappt und habe von den Flattermillionen mir für 15 Euro eine Ferneinweihung in Usui Reiki 1. bis 4. Grad Meister-Lehrer gekauft. Ich lese mal ein bisschen vor aus der eBay-Beschreibung. Usui heißt ja dünn, ne? Ja. Ist das dünnes Reiki? Nee, das ist, weil das von Dr. Mikao Usui wiederentdeckt wurde. Wie du wüsstest, wenn du den Podcast gehört hättest, wo wir das besprochen haben. Aber weißt du, das war so langweilig. Ja, das hat ja Rebecca gemacht. Wer? Naja, und man kriegt 4 Grade. Normalerweise muss man für jeden Grad einzeln zahlen, aber das ist so ein Package. Mhm. Cool. Und da gibt es verschiedene Packages. Und das hier ist Fernanweihung in den Usui-Grad 1 bis 4, Reiki-Meister-Lehrer, inklusive Zertifikate mit Lehrerlinie. Das heißt, du kriegst dann so aufgestellt, wie deine Lehrer sind und wie die in direkter Linie verlaufen zu Usui. Also ich kriege dann noch eine richtige Urkunde. Cool. Ja. Und da gibt es verschiedene Sachen. Also ich will erst noch, bevor ich das vorlese, möchte ich erst noch ein paar andere Sachen sagen, die es gibt. Es gibt zum Beispiel Cosmic Dental Care. Dann hat man gute Zähne vom Kosmos. Da stand aber dabei, diese Heilkraft ersetzt nicht den Besuch beim Zahnarzt. Scheiße, ich dachte gerade, da kann man richtig was sparen. Nee. Und es gab so Erotic, Cosmic irgendwas und dann stärkte das die eigene Sexualität. Brauchen wir alle nicht. Nee. Was heißt denn das überhaupt? Das könnte auch gefährlich sein. Ja. Bist du dann am Ende wie David Duchovny und bist Sex-Addict und dann ja, verlässt sich wieder Tia Career, Tia Leoni. Ich verstehe das gar nicht. Also, wenn er die ganze Zeit mit Gillian Anderson gearbeitet hat und die ist doch viel heißer. Na egal. Nee, aber Tia Leoni hat ja mal Gillian Anderson gespielt in einer Folge von Akte X. Was, ja, wirklich? Echt? Ja, ja. Es gibt eine Folge, die hat auch David Duchovny geschrieben, die heißt Hollywood 2.0, glaube ich. Mhm. Oder irgendwie so. Nee, Hollywood AD, keine Ahnung. Mhm. Und da ist eine Fernsehserie, die auch Akte X ist und das ist Tia Leoni. Spielt dann Gillian Anderson. Das ist und übrigens, das ist, habe ich festgestellt, bei vielen Serien der High-Überspringen-Moment. Wenn in den Serien. Wenn in den Serien andere Serien vorkommen, die über diese Serie gehen. Meinst du? Nicht sprechende Tiere, aber das wäre ja RDX schon in der ersten Staffel wahrscheinlich. Ja. Nee, aber nee, ich hab das heute rausgefunden durch Zufall, weil ich gestern Bad Boys geguckt habe im Love-Film-Stream. Ja. Funktioniert so gut. Also, wenn ihr wisst, 60 Tage, 4, egal, wird spult zurück und das ist wirklich ein echter Code. Spult zurück noch nicht hat. Mit dem Bleistift. Bleistift in den Podcast rein und dann drehen. Nee, ich habe nämlich diese 5 Codekarten gehabt, da war überall derselbe Code drauf und ich dachte, okay, die kommen in den Müll, aber irgendjemand freut sich vielleicht darüber. Ja, wer weiß. Ja. Mein Weihnachtsgeschenk, das ist eine richtige Weihnachtsgeschenkfolge. Die Folge ist unser Geschenk an ja. euch. Ja, und es gibt eben nicht nur Usui-Reiki, es gibt auch 1000 andere Reikis, es gibt alles Mögliche. Aber interessant war, es gab Lemuria-Geheimnisweihung, dann lernt man die Lemuria-Geheimnisse und es gab auch Elmuria. Und ich bin mir noch Elmuria. Nicht sicher. Elmuria von Roberto Rodriguez. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das ein Tippfehler war oder ob das 2 verschiedene Sachen sind, weil der Tippfehler war dann konsistent. Also okay. In der Restbeschreibung stand auch Elmuria. Sehr beliebt ist auch Tachyon-Energie. Da wird der Körper zur Tachyon-Antenne und man lernt, wie man mit einfachen Mitteln aus allen Dingen Tachyon-Antennen machen kann. Also ich weiß nicht, wann ihr das schon mal macht. Das ist ja. Sau praktisch, wenn du zum Beispiel richtig weit in Kanada im Wald bist, das könnte Henning jetzt gebrauchen ja, und ja. kein Netz hast. dann ist es gut, wenn man, wie viele Tachyonenantennen hast du auf deinem Handy? Ja, hast du auf einmal wieder 5 Bars. Ja, das stimmt. Kriegst du all diese Pakete oder musst du dir was aussuchen? Nein. Ich habe nur das so. Eine. Die anderen wären alternativ, aber ich wollte auch nicht zu viel bezahlen für dieses Experiment, möchte ich es nennen. Ja, ja, du musstest ja schon 10 Euro auf die Flattermillion drauflegen wahrscheinlich. Aber wir sind halbwegs gut geflattert worden. Nee, beziehungsweise, es gibt ja nur so 3, oder die Leute, die flattern, das funktioniert immer so, man gibt einmal 20 Euro rein und macht das dann zum ersten Mal und hört dann auf danach. Und darum, weil die Leute das immer dann einmal klicken und dann klicken die immer nur 4 verschiedene Seiten an, jede Seite kriegt dann 5 Euro oder so. Das heißt, auch wenn wir nur insgesamt 20 Mal geflattert sind, haben wir trotzdem relativ viel Geld. Also super, dass wir für diesen Podcast, in dem wir uns in unserem Leben vielleicht 50 Stunden gearbeitet haben, mehr Geld verdient haben als für das Spiel, wo wir 6 Monate jeden Tag über 10 Stunden gearbeitet haben. Ja, das stimmt. Nein, aber ich muss weiter über Ricky erzählen. Ja. Also man kann eben bei eBay einen Ricky-Lehrkurs kaufen und 100.000 andere Kurse und ich lese mal kurz vor, mit dem ersten Grad erlangst du die Fähigkeit, Energie aufzunehmen und an andere weiterzuleiten. Du erlernst die Handpositionen, die natürlich in dem Skript erklärt sind. Zudem werden deine Selbstheilungskräfte aktiviert und Blockaden gelöst, Energie entgiftet und kräftigt deinen Körper. Und dann gibt es eine Einweihung. Das ist eine sogenannte Fernweihung, also normalerweise wird das vor Ort durchgeführt, aber das wird eigentlich ist es viel besser, wenn man das Fernweihen macht. Da kann noch viel mehr Energie fließen. Kann auch die 01013 vorwählen. Ja, dann ist ein bisschen billig. Okay. Und wie das funktioniert ist, ich bekomme halt, also ich habe das jetzt gekauft, dann bekomme ich mehrere PDFs, die von einer anderen Person erstellt worden sind, als zu der, von der ich das gekauft habe, aber naja, egal. Ist halt weitergegeben, das Wissen. Sagen wir es mal so. Und eine Anleitung zu dieser Ferneinweihung, die lese ich mal kurz auch teilweise vor. Bitte die Akasha-Chroniken in PDF konvertieren. Akasha-Chroniken-Weihung kann man auch machen. Bitte nimm dir eine Stunde Zeit, in der du nicht gestört wirst. Stelle die Klingel und das Telefon ab. Das ist schon für die meisten schwer, weil wie stellt man die Klingel ab? Ja. An den Kasten. Ich mache mal einfach so ein Stück Papier zwischen dieses Ding, was ich da gegengehaut und dann... Ja. Hast du nicht so eine Big Band-Klingel? So bang, bang, bang. Nee, ich habe die nervigste Klingel, aber bei mir kommt eh niemand vorbei. Höchstens Amazon. Ja. Aber die mag ich jetzt nicht mehr, aber egal. Okay. Beginne so 5 bis 10 Minuten vor der verabredeten Zeit mit einer Entspannung bzw. gehe in die Ruhe. Setze dich auf einen Stuhl, halte den Rücken gerade, beide Beine sind möglichst ohne Schuhe bequem auf dem Boden oder lege dich bequem auf dein Bett oder Sofa. Lege 10 Minuten vor der Weihe eine Hand auf dein Herzchakra und die andere Hand auf deinen Solar Plexus. Da steht wirklich Solar Plexus. Wir bringen das Luxus in Solar Plexus. Ja. Zum ausgemachten Zeitpunkt lebe deine Hände neben dich mit den Handinnenflächen nach oben und sage jetzt, ich bitte darum, jetzt durch, Name ausgeblendet, in eingeweiht zu werden. Ich nehme es an, danke. Der Einfluss der Einweihung verläuft in der Regel zwischen 15 und 20 Minuten, manchmal auch länger. Du spürst ein Kribbeln, ein Wirbeln oder auch Wärme an deinen Chakren. Solltest du nichts verspüren, das ist auch kein Problem, die Energie hast du dennoch erhalten. Wenn diese Empfindung zur Ruhe gekommen ist, ist die Einweihung vorbei. Bleibe so lange sitzen, wie es dir angenehm ist. Ja. Also so funktioniert das. Man stellt sich, man macht eine Zeit aus, dann stellt man sich das vor. Mit sich selbst. Mit der anderen Person. Man muss schon sich E-Mails schreiben. Aber man muss nicht über Skype dann zusammen was machen, sondern man sagt einfach, jetzt ist das. Und man muss vorher diese... Chatroulette zum Beispiel. Man muss vorher diese Skripts durchgearbeitet haben. Zum Beispiel im zweiten Skript erhält man 3 Symbole. Und wenn ich dann das 4. Skript durch habe, dann bin ich Meister und kann auch danach mein Wissen selber weitergeben. Und das werden wir dann als weiteren Service zu den Ursprungsnamen kann ich dann auch Ricky-Meisterweihung durchführen. Ja. Und ich würde sagen, wir sind der einzige deutsche Podcast, der sowohl Ursprungsnamen als auch Ricky-Meisterweihungen durchführen kann. Das ist eine coole Flatrate, würde ich sagen. Ja, also ich finde, das ist das Geld deutlich wert, was die Leute nicht bezahlen. Und ja, das wird jetzt ein bisschen länger dauern, weil zwischen den einzelnen Schritten muss man immer eine 21-tagige Reinigungsphase halten. Und ich werde das jetzt aber machen und werde das auch tatsächlich... Du nimmst das auch ernst, ne? Du machst das auch wirklich. Ich mache das so, wie es da steht. Damit mir nachher keiner sagen kann, ich hätte das ja nicht richtig gemacht. Ja. Und ich mache das also wie ein Skeptiker. Führe ich das genauso durch, wie es da steht und schaue, ob was passiert. Und ich weiß ja, dass nichts passiert. Darum machen wir das als kleinen Jux, wie auch die Ursprungsnamen. Hey. Ups. Nee, aber das werde ich dann berichten, was da noch passiert, was ich gelernt habe in den jeweiligen Sachen. Und ja, wenn ich dann tatsächlich der Meister bin, dann wird das auch weitergegeben natürlich an unsere treuen Leser. Also es wird so eine Art, kannst du fast so nach jedem Podcast eine Stufe weiter erzählen, ungefähr, wie es war, die Behandlung. Das also ist so, wie wenn jetzt jemand von uns Krebs bekommt, kann jeder nach der Chemo mal sagen, wie es war. Genau, so in etwa. Dark. Aber dann hat man es auch verdient. Karma. Okay. Merry Christmas. Weihnachtsfolge. Jetzt ein gruseliger Traum. Jetzt ein gruseliger Traum. Ich kriege heute besondere Musik. Oder gibt es die Traummusik? Mal gucken, was mein Piano so raushaut. Okay. Ich und ein Bekannter lebten in einem verlassenen Häuserblock. Gegenüber ein Clown, der es sich zur Aufgabe machte, Männer die Geschlechtsorgane abzuschneiden und Frauen die Brüste und den Bauch. Hä, wie schneiden wir den Bauch ab? Egal, Entschuldigung. Vielleicht, wenn der so überhängt. Ich erinnere mich an die Stripperin, die ich gesehen habe. Da hätte ich gewusst, wie man den Bauch abschneidet. Eine großen Schere. Aber auch so eine Schwanstanze hin. Ich saß am Fenster. Wir hielten immer Wache, damit er uns nicht kriegt. Im Traum hatte ich genauso viel Angst vor Clowns wie sonst auch. Wow. Kontrovers. Plötzlich sah ich den Typen, also den Clown, aber ich dachte mir, so schnell kann er nicht kommen. Bis ich sah, wie er sein Fenster öffnete und an transparenten Schnüren ganz einfach und recht grazil zu uns rüberflog. Transparente Schnüren. Das ist vom Dreh von Tiger and Dragon. Oder am Set von S. Ich hatte Angst und rannte zu einem Korb mit einem Deckel. Ich sprang hinein und kam ein Stockwerk tiefer. Das wiederholte ich und auch mein Kumpel so lange, bis wir fliehen konnten. Später gingen wir wieder heim, weil für uns die Gefahr vorbei war. Wir wollten uns ausruhen und schlafen gehen, bis wir schon Geräusche hörten. Voller Panik sprang er in den Korb und haute ab, denn der Clown stand schon mitten im Raum. Ich öffnete das Fenster und stand da. Ich sah rechts von mir auf einem niederen Stockwerk einen Balkon. Ich war circa im siebten Stock. Ich sprang und stand mit dem Rücken zum Hof. Der Clown war schon wieder zu hören und ich konnte nicht mehr. Ich hatte keine Nerven, keine Lust und keine Kraft mehr vor dieser Angst und vor der Flucht vor ihm. Ich ließ los und sprang leicht ab, um mich zu töten. Während ich fiel, merkte ich, dass ich extrem langsam fiel. Ich sah in den Himmel den Clown und dann prallte ich auf, aber ich starb nicht. Irgendwann war ich geflohen, wie immer, und als ich wieder heimkam, war alles voller Nachbarn. Aus dem Haus kam der Clown. Hier ist ja alles voller Nachbarn. Scheiße. Ja. Ich versuchte, die Menschen zu warnen. Sie wussten von den Verstümmelungen, aber nicht, wer es war. Ich schrie, der Clown ist der Mörder, aber die Wörter Clown und Mörder konnte ich nicht sprechen. Der nur ist der. Mein, der hat. Der Clown war typisch mit rotem Haar, weiße Haut und er war männlich. Er trug aber eine Sonnenbrille. Der Clown konnte entkommen und ich wachte dann auf. Ja, das war der gruselige Traum. Ganz schön gruselig. Das war ein gruseliger Traum, wow. Das ist echt gruselig. Ich habe auch was Gruseliges. Mit so ja. Ich habe gestern nämlich ein Video gesehen. Nein. Doch. Und zwar war es auf youtube.com, das ist so eine neue Seite. Mhm. Ich habe kurze Zwischenbemerkung. YouTube hat gestartet als Dating-Seite. Kleine Information an unsere Hörer. Was? War zuerst eine Dating-Seite. War das eine Video-Dating-Seite? Ah. Also danach nur noch Videos. Also wie Facebook. Eigentlich. Wie Face, Friendface. Bei Facebook hat man doch auch am Anfang so immer gestimmt, wie heiß deine Kommilitonen sind. War das nicht Hot or Not? Ja, also Hot or Not-mäßig. Dachte ich, oder? War das. Weiß ja. Ich nicht. Ich den Film. Das kam im Film vor. Ja. Das hat dann auch Jesse Eisenberg gesagt. Ach so. Das müssen wir so machen. Ich gehe jetzt erstmal in den Tunnel. Ja, und habe gesehen ein Video über. Das hieß These People Have Seen Hell. Wo es darum ging, dass eben Leute, die die Hölle gesehen haben. Hat Sam Neill also da was gesagt? Genau, der hat gesagt, man braucht keine Augen, wo man jetzt hingeht. Mhm. Nämlich zur Brei-Convention. Nein, und es ging halt eben darum, es war ein christliches Video, also von so Funi-Christen und halt eine Warnung an alle, die denken, die Hölle gäbe es nicht. Und ein Mensch hat halt erzählt, wie es war, als er einmal in ein Geschäft gegangen ist und er war immer ein schlechter Mensch und dann war da jemand, der ihn geärgert hat und hat er den geboxt und dann hat der ihn zurückgeboxt und dann war er plötzlich tot. Und dann hat er gesehen, er ist jetzt im Er ist jetzt in der Hölle und er kommt darauf zu. Und da waren ganz viele Kollegen von ihm, die gesagt haben, nein, jetzt komm nicht, hier ist ganz schlimm und du kannst auch nie mehr weg. Und dann hat er gesagt, okay, vielleicht. Und dann ist, als er wieder aufgewacht ist, weil er, sonst können es ja nicht erzählen, ist er dann, hat er dann alles versucht. Er hat versucht, sich zu betrinken und es hat nicht funktioniert. Er hat versucht, sich zu bekiffen und es hat nicht funktioniert. Ja, hat aber keinen roten Libanesen. Ja, wirklich. Also es war interessant, weil er halt immer gesagt hat, I tried to get drunk, it didn't work. Und da frage ich mich immer, wie geht das denn? It didn't work. Man trinkt und dann ist man betrunken. Ja, naja. Schon. Und was aber sehr interessant war, war dann die Geschichte, wie er dann zu Gott gefunden hat. Also es hat noch nicht gereicht, die Hölle zu sehen, ja, sondern er musste noch ein Zeichen bekommen. Weil seine Frau hat eines Tages ihm gesagt, und die Frau wurde in dem Video gespielt von einer anderen Frau, die eine Perücke anhatte, die so aussah wie eine Karnevalsperücke. So langes blondes Haar, aber nur so Plastik. Das war ganz verrückt. Also ich werde das Video dann auch, werden wir auch verlinken. Und die hat gesagt, hallo, ich habe gerade den Herrn Jesus Christus als meinen persönlichen Retter erkannt und habe ihn in mein Herz gelassen. Möchtest du das nicht auch? Hat er gesagt, ja, okay, aber erstmal muss ich in die Kirche gehen und mal schauen. Dann ist er in die Kirche gegangen und da hat ihn was berührt. Und es war ganz interessant, was ihn da berührt hat. Und dazu muss ich zurückgehen auf seine Kindheit. Nämlich, er hatte einen Vater, der hat immer ihn geschlagen und war böse zu ihm. Das kann ich nicht beurteilen, ob das so ist. Darum will ich das nicht bewerten. Aber eines Tages, er musste nämlich immer 2 Miles laufen, bis er zum Bus kam, morgens zur Schule. Dann ist er immer 2 Miles gelaufen. Einmal hat ein Nachbar ihm ein kleines Lamm geschenkt. Als Haustier. Ab dem Punkt dachte ich, ob das wohl so stimmt. Ja. Was ist das denn für eine komische Geschichte? Und das Lamm war sein... Viele Nachbarn in der Geschichte. das war alles voller Nachbarn. Das Lamm, hat er gesagt, das Lamm war sein Freund. Das ist ihm überall hinterhergelaufen. Oh. Und das Lamm, es hat immer mit ihm gespielt, jeden Tag. Nur eines Tages. Da ist er nach Hause gekommen und hat gesehen, sein Vater war am Auto und hat geflucht. Und hat versucht, ein Auto zu reparieren. Und er hat aber versucht, den Vater zu ignorieren, um keine draufzukriegen. Und ist dann vorbeigegangen und hat dann gesehen, als er an dem Auto vorbei war, dass neben dem Auto lag das Lamm mit einem Autowerkzeug in sich steckend. Wow. Denn der Vater hatte aus Wut über das nicht reparierbare Auto das Lamm mit einem Schraubenschlüssel oder sowas erschlagen. Und ab dem Moment ist sein Leben praktisch schiefgelaufen. Mhm. Und dann haben sie ihm gesagt in der Kirche, Jesus, ne, ist das Lamm Gottes. Und dann hat er gewusst, was Sache ist. Und so hat er zurückgefunden zu Jesus und jetzt ist er gerettet. Eine gute Origin-Story. Ja. Ja. Das Lamm ist einfach absurd. Ja. Warum ist so? Das war halt besonders komisch, weil erst kam diese halbwegs, sagen wir mal, gruselige Geschichte mit, ich war in der Hölle und es war ganz schrecklich und es gibt keinen Ausweg. Und wenn ich mich jetzt nicht ändere, dann weiß ich nicht, was passiert. Und dann kam, mein Nachbar hat mir ein Lamm geschenkt. Meine Mutter hat mich ja immer vor Männern gewarnt, die mir Lämmer schenken wollen. Ja, das ist so wie Milch. Das ist aber ein erstaunlicher Zufall, dass es halt wirklich, dass er ein Lamm geschenkt bekommen hat und dann sagen die ihm in der Kirche, Jesus war ein Lamm. Naja, wenn er jetzt eine Katze geschenkt gekriegt hätte. Oder Kapibara. Ja, das ist Kapibara Gottes. Dann hätte es keine Erleuchtung gegeben, keinen Heureka-Moment. Nein. So eine schöne Geschichte. Ich finde es gut, dass er skeptisch bleibt, dass es ihm nicht reicht, die Hölle zu sehen. Er muss auch noch irgendwie ein Zeichen von oben bekommen. Richtig. Weil es könnte ja auch, das ist halt das Komische sowieso. Es glauben viele Leute an Gott und manche auch an den Teufel, aber es gibt keine, glaube ich, die an den Teufel glauben, aber nicht an Gott. Das stimmt. Warum? Vielleicht impliziert sich das. Weil der ist ja nicht der Hauptcharakter, der Teufel. Ja, stimmt, der ist ja nur unter Ferner. So wie als würde man nur Batgirl-Comics lesen. Ja, es ist so wie Bud Spencer-Filme ohne Terence Hill. Das sind dann meistens normale Western. Genau. Und genau so wie Terence Hill-Filme ohne Bud Spencer ja auch normale Western sind, wie Nobody oder sowas. Und dann ist man traurig. Das war ja auch, finde ich, schlecht, dass Sergio Leone das gemacht hat. Da hat er den Shark gejumpt. Bei Terence Hill. Ja, bei Mein Name ist Nobody. Ich finde, die waren nicht mehr so gut. Okay. Ja. Das war meine Geschichte. Also wer will, der kann sich das Video angucken. Wer nicht will, kann es auch lassen. Ist mir scheißegal. Jetzt hast du es ja schon gesagt, was alles passiert. Das ist ja nur Spoiler die erste Alert. Story. Das sind nur die ersten 20 Minuten, das Video dauert 60 Minuten. Boah, warum sind die immer so schrecklich lang? Ich habe 20 Minuten geschaut. Sonst hätte ich doch mehr erzählt. Das fragst du zu tun. Bei der Seite von Herrn, den wir vorhin erwähnt haben, bei dem Wunderheiler. Bruno. Bei Bruno, genau, da die vermarkten unter anderem der Problembär. Die vermarkten unter anderem einen Film, einen Dokumentarfilm über ihn, dieser Freundeskreis. Und da sind zwei Trailer auf der Seite, wo man kann dann irgendwie das anfordern und Geldspenden machen und dann wird es irgendwo im Kino gezeigt. Und der erste Trailer geht 10 Minuten, glaube ich, der zweite 17 Minuten und der Film geht insgesamt 37 Minuten. Das ist irgendwie ein komisches Konzept, finde ich. Die wollen halt einem schon viel zeigen, damit man motiviert ist. Das ist ungefähr der ganze Film in Trailern. Also das kann man sich dann auch bei YouTube schön zu Gemüte führen. Sonst können wir noch einen Weihnachtstraum machen. Ach. Ja, also wie versprochen gibt es uns noch einen Traum von einer Dame, die gelernt hat, nicht immer nur zu nehmen, sondern auch mal zu geben. Ah, okay, cool, dann ist sie also schon mal nicht behindert. Auf gar keinen Fall. Im nächsten Leben, meine ich. Vielleicht ist es jetzt schon. Ja. Ich habe geträumt, dass ich nach Italien geflogen bin. Erst an einen Ort, dann an einen anderen. Er war im Norden, auf der östlichen Seite des Stiefels und so eine Art Inselhalbinsel. Nur so eine Art. So eine Art Halbinsel. Ziel war es zu schauen, ob ich dort leben kann. Kam relativ unvorbereitet an, wenig Geld, mein Italienisch nicht wieder aufgefrischt, innerlich nicht so fokussiert und so weiter. Aber wollte erstmal schauen. Ich hatte dann ein Mofa und fuhr auf eine Autobahn, sah die Abfahrt zum Hotel, aber verpasste sie, weil die Straße so voll war. Prompt voller Nachbarn auf der Straße. Prompt wurde ich kurz danach von zwei Männern angehalten, Verkehrspolizisten, wie sich herausstellte, die einiges am Sicherheitsstandard meines Mofas rumzunörgeln hatten. Es stellte sich aber heraus, dass sie sehr nett waren. Sie brachten mich dann noch zum Hotel und machten mich mit ein paar Leuten bekannt. Ich wurde sofort freundlich aufgenommen und freundete mich mit einer Frau und ihren Freunden an. Unter ihnen war ein Mann, der mir sehr gefiel. Er arbeitete als Kellner dort und wollte mir auf der Stelle einen Job verschaffen und schlug vor, ich könne sofort anfangen zu arbeiten. Aber ich wollte erstmal alles anschauen und ankommen. Der Kellner und ich verstanden uns so gut. Er sprach auch sogar Deutsch und mehrere andere Leute auch. Wir verstanden uns so gut, dass wir uns eine Badewanne teilten und auch knutschten. Dann stieg er aus der Wanne und ging und sagte später, ich würde sicher ganz viel Zeit alleine brauchen. Nach dem ekligen Rumgeknutschen in der Wanne. Aber mein Gefühl war, dass er sich einfach irgendwie minderwertig und verunsichert fühlte. Ich wohnte auch irgendwie bei ihm und der Wohnung von ihm und seiner Mutter. War viel und oft im Wald unterwegs spazieren, natürlich. Und irgendwie suchte ich ständig nach etwas. Nach ihm, manchmal sah ich ihn oder was anderes. Wir kamen uns wieder näher, aber ich merkte, dass er mir so gut nicht mehr gefiel. Aber ich dennoch froh war, wen zu haben. Insgesamt fühlte ich mich wahnsinnig wohl in Italien und wie eine Heimat. Ich fühlte mich wie eine Heimat. Jeder kann seine eigene Heimat sein in Italien. Dann schrieb mir ein Freund aus Deutschland eine Mail. Im Traum vermischte sich dieser Freund mit meiner früheren besten Freundin und sagte, dass mein Vater und sein Vater 5 Minuten miteinander Sex gehabt hätten, um den Spermienfluss anzuregen, damit meine Mutter noch ein Kind bekommen könnte. Ich fand das so widerlich. Die ganze Sache mit dem Kind. Was? Genau, die Sache. Ja. Ich spürte die ganzen komischen Energien, die da verwickelt waren. Und naja, dass mein Vater sogar Sex mit einem anderen Mann haben musste, ekelte mich nur noch mehr, fühlte mich furchtbar, rief dann meine Schwester an und sie sagte, sie hätte diese Sache sogar von ihrem eigenen Geld bezahlt. 100 Euro hätte sie dem Mann dafür gegeben, damit das möglich ist. Fühlte mich verloren und gelähmt und angeekelt. Ja, das war der Weihnachtstraum. Oh Mann, das ist der Weihnachtstraum. Der war schön weihnachtlich, der hat mich an Weihnachten zu Hause erinnert. Ja. Das hat überhaupt keinen Weihnachtsvibe. Doch, das ist so wie wenn Weihnachten bei Chandler von Francis. Aber da merke ich wieder, dass andere Leute anscheinend ganz anders träumen. wenn die immer so träumen, dass sie lange Zeit irgendwas machen. Ich habe nie geträumt, dass ich oft in den Wald gegangen bin, in einem Traum. Oder sowas. Ja, war sehr interessant. Das war ein schöner Traum. 100 Euro. Ja. 100 Euro, damit sowas möglich war. Naja, solange man sich wie eine Heimat fühlt, ist alles okay. Oh, das ist echt. Ja, sehr schön. Aber ich möchte. Gibt es eigentlich noch neue Träume irgendwann von der, die immer vom Igel träumt und von Raketen? Nee, weil die hat ihren Account gelöscht. Was? Ja. Aber man munkelt, dass sie noch trotzdem aktiv ist, aber nicht mehr unter ihrem Namen, sondern nur unter dem Namen Gast. Okay. Und da kann man leider nicht suchen danach. Das ist schlecht. Aber egal, vielleicht, wir haben ja auch andere Leute, die schönes Deutsch verwenden. Das merkt man schon. Ja, zum Glück. Wo kämen wir hin, wenn die Leute nicht mehr so schönes Deutsch verwendeten? Ja. Aber es kam zu wenig Igel vor. Igel fehlte und auch so, das war Baby 1 von 3. Ja, ich finde es seltsam, dass jetzt nach den 3 Geschichten habe ich das Gefühl, dass das alles Träume waren, auch das mit dem Lamm. Ja. Ähnlicher Wahrheitsgehalt jedenfalls. Aber vielleicht. Vielleicht war ja wirklich das Lamm da und dann stehst du. Dann bin ich blamiert. Guckst du spastisch aus der Wäsche wie gekaut und ausgespuckt. Genau, aber ich brauche ja Lamm und nicht Bass. Ja, das ist ein gutes Ende für die Weihnachtsfolge, oder? Ja, ich fand, das war schön eigentlich. Das war eine schöne Folge zu dritt. Das war richtig weihnachtlich. War nicht so emo wie die letzte Dreierfolge, die wir gemacht haben. Ja, die war nicht so flott. Nee. Zum Glück war Becker heute nicht da. Konnten wir alle mit nichts an außer unseren Bärten vor dem Mikro sitzen. Ja, finde ich auch. Nur mit den doofen Movember-Bärten. Wie, ja. Ist doch voll cool. Dann. Dann, Doppelpunkt. Schöne Feiertage an alle. Wer in Tübingen ist, kann am Heiligabend. Mal besuchen. Kann mit mir Party machen. Kann Henrik besuchen. Alle anderen sind weg. Ja. Das war's. Kommt gut ins neue Jahr. Guten Rutsch. Denkt an die Geschenke für eure Lieben und an die Bestrafung für eure Nicht-so-Lieben. Genau. Mir fällt gerade noch was ein. Nämlich? Wenn wir das nächste Mal aufnehmen, sind wir dann schon in der nächsten Dimension? Dann sind wir in der nächsten Dimension und die Verabschiedung danach ist immer in der übernächsten Dimension. Okay. Obwohl, stimmt ja gar nicht. Dann ist es ja wieder die nächste Dimension. Das heißt, nur diesmal ist die Verabschiedung in der übernächsten Dimension. Weil wir in der nächsten Dimension schon in der nächsten Dimension sind. Ja. Gut, dass man das noch eingeführt. Warum sagen wir immer, wir sehen uns in der nächsten Dimension? Weil eigentlich man sieht sich eigentlich gar nicht, ja das stimmt. Mit denen. Okay, dann möchte ich ein Hörertreffen machen. Heute werde ich alle diese Fehler korrigieren. Okay. Und sage darum, liebe Leser, ups, liebe Hörer, von uns allen vom Humoralpathologie-Team, außer Becker, wir hören uns in der übernächsten Dimension. Doch. Jetzt ist vorbei.